Pressemitteilung der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen vom 25. April 2013. Wichtiger Schritt für eine wirkliche Willkommenskultur. Die Chancen stehen sehr gut, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund künftig nicht mehr gezwungen werden, einen Teil ihrer Identität aufzugeben. Die Abgeordneten im Landtag NRW haben heute den gemeinsamen Antrag Staatsangehörigkeit modernisieren von Piraten, SPD und Grünen angenommen. Wir sind froh, dass nun doch eine deutliche Mehrheit der NRW-Politiker an einem Strang zieht, erklärt Simone Brandt, integrationspolitische Sprecherin der Piratenfraktion. Beim Schicksal von Menschen mit Migrationshintergrund ist kein Platz für parteitaktisches Kalkül. Die Landesregierung ist nun verpflichtet, sich im Bundesrat für eine doppelte Staatsbürgerschaft und gegen die bisherige Optionspflicht stark zu machen. Sich zwischen zwei Staatsbürgerschaften entscheiden zu müssen, schürt den Zwang und das Misstrauen gegenüber deutscher Bürokratie und wirkt sich sehr negativ auf den Integrationswillen aus, betont Brandt. Es ist längst überfällig, die Optionspflicht ersatzlos zu streichen. Deshalb haben wir bereits Anfang November 2012 die Aufforderung zu einer entsprechenden Bundesinitiative im Landtag NRW ins Plenum eingebracht. Pressemitteilung gesprochen von Andrea Akawaku. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.